42 Verse zur Lage der Gehfläche. Luft, dunkler, Nebelsache. Begreifen, was da ist, liegt, streicht, schwebt, sich regelt, um die Taille nasses Knistern verteilt, mit Küssen geflissentlich beträufelt. Das Auge blitzt Begehren umher, der Blick flickt zusammen, was aus Nähe nur vereinzelt schichtet Wangen in Handflächen und Finger in den Nacken, ins Haar gleiten, fassen, schwimmen, strähnen. Le lobe de l'oreille comme l'aube, le soleil à la veille de se lever, chair, chair de poule moulée sur ton souffle. Zungenspitzen in Taillentälern über Schlüsselbeine ziehen, die Hüfte erhebt sich, süße Hügel zu bewandern, sanfter Wellengang. Wen interessiert schon das Rohe, das Pimmelgelutsche, das Unempfindliche, wenn ich dein Aufbäumen gegen brachiale Mythen haben kann, wie das Jungfernhäutchen, das es auch noch zu verletzen gelte. Wer sich diesen Schmarrn schon wieder ausgedacht hat, kann kein glücklicher Mensch sein. Wer sich das mit dem Stecker in der Steckdose, mit dem Bleistift im Spitzer, mit dem Braten in der Röhre, mit dem Würstel im Apple Pie, hat noch nie ein Gefühl und noch seltener eine fähige Hand gehabt. Luft, dunkler Nebelsache, zerfließe in Strömen, bitte. Tauche meine Handrücken fest neben meinen Ohren in das weiche, heiße Rauschen. Die Wogen zu plätten.